Lektion 9 Übung 6 Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Hallo, bitte einen Augenblick Ruhe. Vielen Dank, es dauert auch gar nicht lange. Ich möchte nur fragen, wem gehört dieser Laptop? Den hat jemand im Gruppenarbeitsraum 2 stehen lassen. Also wer vermisst seinen Laptop? Niemand? Der gehört dem Herrn von Firma Spantax. Ja, der gehört Herrn Rensing. Und wo ist Herr Rensing? Ist er schon weg? Nein, der ist noch da. Sein Mantel hängt ja noch an der Garderobe. Ich glaube, der ist nur mal zur Toilette gegangen. Er muss gleich kommen. Da kommt er ja. Herr Rensing, Ihr Laptop. Das ist doch Ihr Laptop, oder nicht? Ja, der gehört mir. Vielen Dank. Den habe ich bestimmt wieder irgendwo stehen lassen. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Im Gruppenarbeitsraum hat er unter einem Tisch gestanden. Ah, gut. Vielen Dank. Dann habe ich ihn ja wieder. Und wem gehört diese Uhr? Die hat jemand auf dem Waschtisch in der Herrentoilette liegen lassen. Vermisst denn niemand seine Uhr? Gut, dann gebe ich sie an der Rezeption ab. Ach, Frau Wilderich, haben Sie vielleicht den Schlüssel zu Raum 4? Ich glaube, da habe ich meine Unterlagen liegen lassen. Ja, und ich habe da meine Firmenposter an der Anschlagwand hängen lassen. Die brauche ich noch. Der Raum war offen, aber jetzt ist er zu. Ja, das ist richtig. Ich habe ihn selbst zugeschlossen. Einen Moment, ich gebe Ihnen den Schlüssel. Wo ist denn der Schlüssel? Irgendwo muss der doch sein. Vielleicht in Ihrer Handtasche? Nein, da ist er nicht. Das ist ja das Problem. Frau Wilderich, haben Sie ihn nicht in Ihre Jackentasche gesteckt? Oder auf den Tisch hier unter die Unterlagen gelegt? Frau Wilderich, ich habe den Schlüssel. Sie haben ihn in der Tür stecken lassen.